ORAD.de, one app a day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüße und hallo und willkommen zu einer neuen One App a Day Folge. Ist eigentlich die ganz falsche Begrüßung, keine reguläre One App a Day Folge, sondern mir ist aufgefallen, ich habe noch gar keine Nachhöre gemacht. Wofür eine Nachhöre zur Präsentation vom Huawei Mate 10 Pro, Mate 10 Lite. Beziehungsweise so eine richtige Nachhöre ist das eigentlich auch nicht, weil die Keynote habe ich nicht live gesehen, habe aber mir sagen lassen, dass das ja mal wieder in etwas kopfschmerzbereitendem Englisch passiert ist. Das kennt man ja schon von Huawei. Deswegen wird das eigentlich keine Nachhöre der Keynote, wird es ja eigentlich sowieso nie so wirklich, sondern meine kleine bescheidene Meinung zu den beiden Geräten. Und da fangen wir einfach mal an mit dem Huawei Mate 10 Pro, dem richtig guten Ding. Die technischen Daten, so machen wir das. Gehen wir einfach durch. Es hat WLAN 802.11, AC, 4G, LTE, Bluetooth 4.2, USB Typ C, 3.1 soll das sein, Dual-SIM, NFC, GPS, Fingerabdruckscanner natürlich, ist nach IP67 zertifiziert, 4000 mAh Akku fest verbaut, Android 8.0 Oreo, mit Immersion UI 8. Naja, wenigstens das neueste Android, kann man dann nur sagen, ne? Frontkamera hat 8 Megapixel und eine Blende 4.2, Videoaufnahmen 4K, die Rückkamera 20 Megapixel, 12 Megapixel, also Dualkamera wieder, Leica Dualkamera, Sumilux, Blende 1.6, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, war das. Der Prozessor ist ein Huawei Kirin 970 mit 8 Kernen. 6 GB RAM, 128 GB Speicherplatz, 178 Gramm schwer. Das ist ja ein richtiges Gleichgewicht gegenüber dem iPhone 8 Plus. Die Maße sind 74,5 x 154,2 x 7,9 mm 6 Zoll OLED Display mit Full HD Plus Auflösung. Das sind dann 2160 x 1080 Pixel im Format 18:9 natürlich und ganz bezel-less. Naja, nicht ganz bezel-less natürlich, aber an den Seiten und oben recht wenig und unten wenig. Und der neueste Trend halt. Ich muss ja sagen, ich mag das ja gar nicht so ungerne, wenn ein relativ kompaktes Gehäuse möglichst viel Display hat. Das ist natürlich, das ist doch das, was man will eigentlich. Aber dass nun alle darauf springen, ne? gut. So ist das halt. Es hat keinen 3,5 mm Kopfhörer-Klinke-Anschluss, aber wohl einen Adapter dabei, eine Schutzhülle liegt dabei, ein Netzteil liegt natürlich auch dabei. In Deutschland wird man die Wahl haben zwischen den Farben Titanium Grey, Midnight Blue und Mocha Brown. Das ist doch ganz interessant. Ganz speziell soll wohl der Kirin 970 sein, vor allen Dingen, weil der für KI-Anwendungen optimiert ist und das soll ganz toll sein. Von der Kamera denke ich mal, dass die sehr gut sein wird. Die hat mich ja beim Mate 9 und bei der P10 und P10 Plus Serie schon überzeugt und da mochte ich die gerne. Gibt es noch was dazu zu sagen? Die Auflösung des Displays, es gibt auch noch einen PC-Modus, der dann, wo man das an den Bildschirm anschließen kann, das Ganze geht, braucht keine Dockingstation, das heißt aber auch Tastaturen oder Mäuse könnt ihr dann nur per Bluetooth koppeln. Gut, kann man machen, ob man das nun wirklich so braucht. Ich weiß es ja nicht. Kostenpunkt übrigens, ab November kann man es bestellen. Ich werde übrigens versuchen, ein Testgerät zu kriegen. Drückt mir die Daumen. Für ab 799 €. Viel Geld für ein Android-Gerät. Ich weiß nicht, ob man sich dann nicht lieber vielleicht sowieso gleich ein iPhone kauft. Mein kleiner Kritikpunkt noch. Die Display-Auflösung 2160x1080. Das wird ausreichen. Bin ich mir sehr sicher. Wenn man nun aber denkt, man hat da so ein großes Display, OLED-Display, möchte da das vielleicht mit einem Cardboard nutzen, also Virtual Reality und so, da wäre dann natürlich ein bisschen mehr Auflösung noch geiler gewesen. Aber gut, so ist es halt. Und die Mate-Geräte sind ja wahrscheinlich auch eher nicht für die Leute da, die es ins Cardboard packen, sondern damit arbeiten sowas jedenfalls ja immer. Das zweite Gerät, Mate 10 Lite, der kleine Vertreter, der kleine Konkurrent, in Anführungsstrichen klein, weil Display 5,9 Zoll, kein AMOLED, sondern ein IPS-Display, auch mit 2160x1080 Pixel Auflösung, hat einen Huawei Kirin 659 Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB interner Speicher, mit MicroSD-Karte erweiterbar, Android 7.0, Immersion UI 5.1. Leute, es ist ja sehr... Nein, das ist noch nicht mal wirklich sehr lobenswert. Eigentlich kann man das erwarten, dass das Pro-Modell oder das Jetzt-Modell mit Android 8 rauskommt, meiner Meinung nach. Warum kommt denn dann das Mate 10 Lite noch mit Android 7? Und dann kommt es wahrscheinlich noch nicht mal mit 7.1.2 oder mit 7.1.1 oder mit 7.1, sondern wahrscheinlich, ja, mit 7.0. Das gefällt mir nicht. Nee. Hauptkamera 16 Megapixel plus 2 Megapixel, also auch eine Dualkamera. Frontkamera 13 Megapixel plus 2 Megapixel, also auch eine Dualkamera. Sensor, Fingerabdrucksensor natürlich, Kompass, Umgebungslicht, Näherungssensor und so weiter. 3340 mAh Akku, WLAN 802.11 BGN. Für 164 Gramm 75,2 mal 156,2 mal 7,5 mm sind die Maße. Kein NFC und noch nicht mal ein USB Type-C-Anschluss, sondern Micro-USB. Wir haben Ende 2017 und es wird noch Micro-USB verkauft in einem Gerät, was zwar nicht das Spitzenmodell ist, aber immerhin auch ab November 379 Euro kosten soll. Hui. Ich weiß es wirklich nicht, ob das so doll ist. Ich weiß nicht, ob man dann nicht lieber zum Honor 9 greifen sollte. Das ist okay, es hat ein kleineres Display. Wenn man 5,9 Zoll haben will, dann wird man wahrscheinlich da hingreifen. Oder ob man dann nicht tatsächlich irgendwie ein Samsung-Gerät holt sich oder doch gleich das Spitzenmodell. Ich weiß es nicht. So richtig geflasht bin ich nicht von den beiden Mate 10 Geräten. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich werde mich mal bemühen, Testgeräte zu bekommen. Das Mate 9 hat mir ja sehr gut gefallen letztes Jahr. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de. facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.